Nachrichten vom 25.06.2023. Der Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin geht ins belarussische Exil. Nachdem seine Söldner in Rostow aufmarschiert sind, ist jetztzeitig der Befehl zum Rückzug erteilt worden. Alle strafrechtlichen Konsequenzen wurden erlassen. Obwohl Prigozhin von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen Meuterei und Verrates öffentlich angeklagt worden war, brauchte sich Prigozhin sich um Strafverfolgung nicht zu sorgen. Obwohl die USA der größte militärische Finanzgeber der Ukraine mit Ausgaben in Milliardenhöhe sind, wollen sie nur unzureichend finanzielle Wiederaufbauhilfen leisten. Dies geht auf einen breiten Konsens zwischen den Republikanern und Demokraten zurück. Jetzt ist die deutsche Bundesregierung mit ihren Verbündeten aus der EU am Zug. Angesichts des Vordringens in Rostow haben die GU-Staatsminister über die Lage beraten. Alle Minister haben Unmut und Besorgnis geäußert. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte, die Entwicklungen in Russland beobachten wir seit gestern Abend sehr aufmerksam. Der stellvertretende Ministerpräsident Polens, Kaczynski, macht dem Asylkompromiss zur Angelegenheit wichtiger Größe. So sollen die Polen über ein Referendum darüber abstimmen, ob sie die EU-weite Regelung annehmen wollen. Nach 7 Jahren Brexit sind 59% der in einer Umfrage befragten Briten für eine Rückkehr in die Europäische Staatsgemeinschaft EU. Viele Briten sehen nach einer Abkehr keine der im Vorfeld propagierten Vorteile für Großbritannien. Die Republikaner im US-Kongress stellen nach Verkündigung einer Kongressabgeordneten Laurent Boebert einen Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden wegen Amtsmissbrauchs und werfen ihm anderweitige Amtspflichtverletzungen vor. Demnach habe der US-Präsident Joe Biden einer uferlosen illegalen Immigration aus Mexiko nicht entschieden entgegengewirkt, sondern dieser sogar Vorschub geleistet. Vielen Dank fürs Zuhören, meine ehrenwerten Zuhörerinnen und Zuhörer.